Für die SPD jetzt wieder im Aufwind ist die Sache einfach. Der Neoliberalismus hat versagt. Dem Staat, den Regierungen muss wieder eine stärkere Ordnungsfunktion und Rolle zukommen, in einer systemischen Krise zumal, ausgelöst durch einen beinahe Kollaps der weltweiten Finanzmärkte, unter der die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen besonders zu leiden haben. Durch eine höhere Arbeitslosigkeit, drohende Arbeitsplatzverluste, Einbußen an Kaufkraft und öffentlichen Dienstleistungen, weil sich der Staat dramatisch verschulden muss. Und so ist es nur konsequent, dass als Ultima Ratio der Staat eine Bank wie die Hypo Real Estate notfalls enteignen können muss, um fast 100 Milliarden Euro für den Steuerzahler zu retten. Ebenso konsequent und folgerichtig ist es dann auch, wenn ein schwer angeschlagenes Unternehmen wie Opel, eine 100%ige Tochter des maroden General Motors Konzerns, mit Staatshilfen saniert werden soll, um Arbeitsplätze an den 4 Standorten und bei den Zulieferbetrieben zu erhalten. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat erkannt, dass es zur Verstaatlichung oder Enteignung einer systemischen Bank wie der Hypo Real Estate keine Alternative gibt, wenn alle anderen Versuche fehlschlugen. Mit einer staatlichen Rettungsaktion für Opel tut sich die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende dagegen schwer, zu Recht übrigens. Auch von Angela Merkel verlangt die Krise Antworten, die nicht im Lehrbuch der sozialen Marktwirtschaft stehen, beziehungsweise das, was viele Unionsmitglieder dafür halten, und schon gar nicht in den Parteiprogrammen von CDU und CSU. Die SPD hat sich in der Krise und nach dem Abgang ihres unglücklich agierenden Parteivorsitzenden Kurt Beck wieder gefangen. Die CDU droht aus ideologischen Gründen wegen der Krise aus dem Tritt zu geraten und dies 6 Monate vor einer Bundestagswahl. Stärker noch als die SPD, die im Streitfall traditionell in einen rechten und einen linken Flügel zerfällt, vereint die CDU viele und zum Teil recht unterschiedliche Gruppen. Die spiegelt sich auch in der gegenwärtigen innerparteilichen Kritik an der Kanzlerin und CDU-Vorsitzenden wider. Dem Wirtschaftsflügel ist Angela Merkel zu sozialdemokratisch, konservativen Familienpolitikern zu wenig Heimchen am Herd, dem katholischen Milieu ist die Protestantin Merkel zu papstkritisch. Neben der grundsätzlichen Auseinandersetzung in der CDU steht die Partei noch für einen aufgeklärten Wertkonservatismus und einen sozial geprägten Wirtschaftsliberalismus, will auch die persönliche Kritik nicht verstummen. Angela Merkel lasse nur schemenhaft erkennen, wo sie steht und warte gerne ab, wo Führung und eine klare Orientierung verlangt seien. Merkel erkläre zu wenig, moderiere zu viel und versuche Parteibeschlüsse auf Regierungshandeln in der Großen Koalition zu nivellieren. Merkel verhalte sich wohlfeil, verbreiten ihre schärfsten Kritiker. Nur der baden-württembergische Ministerpräsident Oettinger, der Merkels Reaktion auf seine berühmt-berüchtigte Filbinger-Rede noch immer nicht verwunden hat, geht seine Parteivorsitzende offensiv an und verlangt, die CDU-Spitzenkandidatin möge endlich die Uniform des Parteisoldaten anziehen. Zur Schärfung des CDU-Profils in der Öffentlichkeit mit Blick auf die bevorstehenden Wahlkämpfe fehlt es der Partei aber auch an geeignetem Spitzenpersonal. CDU-Generalsekretär Ronald Pofalla oder der Unionsfraktionsvorsitzende Volker Kauder haben dafür nicht die nötige Distanz zu der von Ihnen so verehrten Kanzlerin. Roland Koch ist nicht beliebt, Jürgen Röttgers gibt den auch in der Partei belächelten Arbeiterführer und Christian Wulff ist über den Status des beliebten Schwiegersohns noch immer nicht hinaus. Die Kanzlerin selbst wiederum eignet sich nicht für große Marktplätze oder Hallen. Sie entfaltet Wirkung in kleinem Kreis, wo sie ausgesprochen erfrischend sein kann, oder auf Tagungen von unionsnahen Verbänden und Organisationen, wo ihre Grußworte und Reden zumeist auf eine positive Resonanz stoßen. Eine realistische Alternative zu Angela Merkel ist in der CDU weit und breit nicht in Sicht. Nach wie vor ist sie einsame Spitzenreiterin in den Meinungsumfragen, wenngleich sich Frank-Walter Steinmeier allmählich heranrobbt. Noch ist eine bürgerliche Mehrheit aus Union und FDP bei der kommenden Bundestagswahl nicht wirklich gefährdet. Sollte es für die Union enger werden und die SPD weiter zulegen, kann sich Angela Merkel auf Guido Westerwelle allerdings nicht verlassen und umgekehrt.